Übung 4. Beispiel. Er geht ins Theater. Wenn er ins Theater geht, gehe ich auch. Wenn er ins Theater geht, gehe ich auch. Wenn er ins Theater geht, gehe ich auch. Und jetzt Sie. Er geht ins Theater. Wenn er ins Theater geht, gehe ich auch. Sie fährt in Urlaub. Wenn sie in Urlaub fährt, fahre ich auch. Sie gehen ins Kino. Wenn Sie ins Kino gehen, gehe ich auch. Er schläft. Wenn er schläft, schlafe ich auch. Sie fahren nach Hawaii. Wenn Sie nach Hawaii fahren, fahre ich auch. Sie kommt nach Hause. Wenn sie nach Hause kommt, komme ich auch. Er geht in die Disco. Wenn er in die Disco geht, gehe ich auch. Sie beginnt jetzt. Wenn sie jetzt beginnt, beginne ich auch. Sie kochen etwas. Wenn Sie etwas kochen, koche ich auch.